Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der Doppelgänger. Es kommt nicht häufig vor, dass meine Klienten extra aus dem Ausland einfliegen, um mir ihre Ersparnisse in Form eines üppigen Honorars zu überreichen. Frau Rösler hatte mir am Telefon gesagt, dass sie aus Argentinien angereist sei. Ich machte mich auf allerhand gefasst und bedauerte es, nie einen Tango-Kurs besucht zu haben. Tango? Mag ich nicht. Ich tanze nicht gerne. Schauen Sie ab und zu fern? Wieso? Möchten Sie sich mit mir über alberne Fernsehserien unterhalten? Nein, ich habe meinen Mann im Fernsehen gesehen. Tatsächlich? Arbeitet er bei einem dieser Privatfernsehen? Oder ist er im falschen Moment durch die falsche Straße spaziert? Kann passieren. Und Sie möchten jetzt wissen, wer die Frau im kurzen Mini war, die Ihren Mann eng umschlungen begleitet hat? Nein, ich sah ihn bei der Arbeit. Und jetzt möchten Sie wissen, weshalb er plötzlich einen anderen Beruf ausübt? Nein, ich möchte wissen, ob er tatsächlich mein Mann ist. Und wenn ja, weshalb er sich dann vor mir versteckt? Ich dachte, er kam im Fernsehen. Das ist doch der dümmste Ort, um sich zu verstecken. Wir lebten in Argentinien. Er verschwand vor 2 Jahren spurlos. Vor 3 Wochen sah ich ihn im Fernsehen. CNN. Ein Bericht über eine Schweizer Bank. Darin sah man ihn, er arbeitet offenbar in der Bank. Dann haben Sie sicherlich schon mit ihm Kontakt aufgenommen. Ja, aber er bestreitet, mein Mann zu sein. Er sagt, ich verwechsle ihn, er sei ein Doppelgänger. Aber ich glaube ihm nicht, ich kenne doch meinen Mann. Vielleicht hat er ein neues Leben begonnen mit einer anderen Frau. Na und? Das ist doch kein Grund, sich so albern zu benehmen. Nein, ich glaube, er hat Angst. Vor Ihnen? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Es sei denn, er sei plötzlich reich geworden und fürchtet nun, dass er mit mir teilen müsste. Ich begriff langsam, worum es Frau Rösler hauptsächlich ging. In solchen Fällen ist es von Nutzen, eine Erfolgsprämie auszuhandeln. Sie war damit einverstanden. Sie erzählte mir noch einige Details über ihren Mann und die Umstände seines Verschwindens. Schließlich gab sie mir auch die Adresse der Bank, in der ihr Mann, wenn er denn tatsächlich ihr Mann war, arbeitete. Ich kaufte mir einen neuen Bleistift, ein neues Notizbuch und neue Turnschuhe. Dermaßen als Journalist verkleidet, besuchte ich das edle Geldinstitut. Hier arbeiten die Portfolio-Manager. Ich nehme an, Sie wissen, was das heißt. Keine Ahnung. Aber vermutlich kann man damit eine Menge Geld machen. Diese Leute hier verwalten Vermögen von Tausenden von kleinen und größeren Sparern. Haben Sie ein Konto bei unserer Bank? Schon möglich. Aber vermutlich hat es gerade so viel Geld drauf, um die Verwaltungskosten zu decken. Tja, auch bei uns sind die Zeiten nicht mehr so rosig wie auch schon. Die Zinsen sind außer Rand und Band. Wer ist der Mann da drüben? Auch so ein Porto-Manager? Portfolio, ja. Traber, guter Mann, ehrgeizig, aber korrekt, das ist wichtig. Wir können hier keine Leute gebrauchen, die zu Unregelmäßigkeiten neigen, Sie verstehen? Und ob? Stimmt es eigentlich, dass es Porto-Manager gibt, die die Konten und Depots verstorbener Kleinsparer plündern? Ach, das wird doch alles aufgebauscht. Sie und Ihre Kollegen brauchen doch ständig gute Geschichten. Und Betrügereien in den Banken sind gute Geschichten. Mich langweilt das. Schreiben Sie doch mal über die positiven Seiten des Bankgeschäftes. Ich sollte aber mindestens 10 Zeilen abliefern. Aber für 10 Zeilen habe ich jetzt keine Zeit mehr. Reden Sie mit Traber. Er kann Ihnen einen Einblick geben. Wenn Sie wollen, können wir nach der Arbeit auf einen Drink in die Bar um die Ecke gehen. Da werde ich Ihnen dann noch Fragen beantworten. Er schaute auf sein Mobiltelefon, dann schüttelte er es einige Male. Offenbar nahm er an, dass es kaputt war, weil es seit 5 Minuten nicht gejault hatte. Traber sah genauso aus, wie ich mir einen eifrigen Banker vorgestellt hatte. Mich erstaunte es, dass meine Klientin ihn von den anderen, die ebenfalls in der Bank arbeiteten, unterscheiden konnte. Vielleicht lag es an seinem Eau de Toilette. Es stank bestialisch. Was möchten Sie denn wissen? Gerne etwas Privates. Ich möchte ein kleines Porträt machen über den Menschen hinter der Krawatte. Privates? Ja. Da bin ich aber der falsche Mann. Ich habe kein... Ich meine, mein Privatleben ist nicht sehr interessant. Aber gerade das würde unsere Leser brennend interessieren. Die mögen es, wenn es den anderen privat genauso beschissen ergeht wie ihnen. Nein, dazu möchte ich nichts sagen. Ich bestehe auf das Recht auf Privatsphäre. Das müssen Sie respektieren. Und jetzt muss ich weiterarbeiten. Ein Fondsmanager ist ausgefallen. Da muss ich einspringen. Er sprang und ich ging. Es war offensichtlich, dass der Mann etwas zu verheimlichen hatte. In der Bar um die Ecke traf ich auf eine Reihe anderer Helden in Krawatte. Eine Frau, die ganz und gar nicht zu dem Zirkus passte, fiel mir gleich auf. Ich setzte mich neben sie. Ich bin Wirtschaftsjournalistin, recherchiere gerade eine Insider-Story. Und Sie? Mich interessiert mehr das Private. Doch nicht etwa mein Privatleben. Ich habe nämlich keins. Dann passen Sie ja wunderbar in diese Meute von Geldakrobaten. Eigentlich gar nicht. Das ist doch langweilig. Es geschieht so wenig. Krumme Geschäfte an der Börse, die sind eigentlich zum Gähnen. Ich würde viel lieber bei Mordfällen recherchieren. Ist auch nicht viel unterhaltsamer. Kennen Sie den Mann da drüben? Traber? Ein Langweiler. Weiß nichts und kümmert sich um nichts. Dabei tut er immer so geheimnisvoll. Meist wohl seine Masche, um bei Frauen zu landen. Hat bei mir aber die Landepiste verfehlt. Ich fragte sie nicht, wie man bei ihr im Hangar landen konnte. Ich beobachtete Traber, der in einer Ecke an einem Cocktail nippte. Als er zahlte und ging, ging ich ebenfalls. Es war ein lauer Herbstabend. Traber ging zu Fuß, ich folgte ihm. Wir landeten in einem schmucken Haus, in einem von Laub übersäten Garten. Trabe benutzte einen Hintereingang und stieg die Treppe hinunter. Ich ging ums Haus und sah durch ein kleines Oberlicht Erstaunliches. Eine Gruppe von 12 Gestalten saß in einem Kreis um einen Tisch. Das war nicht weiter ungewöhnlich. Ungewöhnlich war nur, dass die 12 allesamt seltsame Kapuzen trugen, die an den Ku Klux Klan erinnerten. Bei der Polizei gab man sich wieder einmal äußerst gelassen. Die meisten Beamten waren damit beschäftigt, in ihren Nasen zu grübeln oder die neuesten Abenteuer von Garfield zu studieren. Von den Kapuzenmännern hatte niemand etwas gehört. Wenn Sie wüssten, Maloney, was wir ständig für Hinweise kriegen aus der Bevölkerung. Nach jedem Sektendrama erhalten wir die abstrusesten Verdächtigungen. Erst gestern hat uns ein alter Mann aufgeregt angerufen, dass in seinem Keller eine spiritistische Sitzung abgehalten werde. Er höre seltsame Laute. Als unsere Männer ausrückten, fanden sie die Frau des alten Mannes zusammen mit einem Sanitärinstallateur. Beide nackt. Sie können mir glauben, Maloney, die beiden hatten ganz und gar nichts Metadingisches im Sinn. Aber 12 Kapuzenmänner in einem abgelegenen Haus müssten Sie doch interessieren. Und wenn wir uns das genauer ansehen, stellt sich heraus, dass sich unter den Kapuzen 12 Witzbolde verbergen, denen langweilig ist und die zu viel schwachsinnige Filme angeschaut haben. Wäre nichts Neues, Maloney. Und der Mann, der plötzlich verschwindet und 2 Jahre später als ein anderer wieder auftaucht, interessiert Sie das auch nicht? Das ist doch eher etwas für diese Gerichtssendungen im Fernsehen. Meine Frau findet das immer ganz spannend, all die Schicksale. Wenn Sie mich fragen, ist das kalter Kaffee. Apropos Kaffee, Maloney, möchten Sie einen? Ich machte mich schleunigst aus dem Staub. Das einsame Haus wirkte tagsüber noch ein wenig einsamer, zumal nirgendwo Kapuzenmänner auszumachen waren. Dafür eine Frau, die sich als Besitzerin der alten Villa zu erkennen gab. Hier im Haus, sagten Sie? Männer mit Kapuzen? Im Keller. 12 Stück. Gestern Nacht. Sie müssen sich irren. Gestern Abend waren nur die Vereinsleute hier. Alles seriöse Herren. Was ist das für ein Verein? Gehören Sie auch dazu? Ich? Nein. Ich habe die Kellerräume vermietet. An einen Verein. Die Hypotheken lasten bleischwer auf der Hütte. Mein Mann hat sich rechtzeitig abgemeldet. Ich hoffe nur, dass es ihm jenseits eine Gerechtigkeit gibt und er dort unter einer himmlischen Brücke nächtigen muss. Mir hat er nur die Schulden hinterlassen. Kennen Sie den Sinn und den Zweck des Vereins? Nein. Aber ich weiß, wer er heißt. Kostolanis Jünger. Klingt mehr nach Sekte als nach Verein. Nein, das ist keine Sekte. Ich bin zufällig einmal in eines der Treffen geplatzt. Die redeten nur über Geld, nicht über Religion. Das passt wunderbar zu den meisten Sekten. Kennen Sie einen Herrn Traber? Traber? Traber. Nein, nie gehört. Der Mann, der die Kellerräume gemietet hat, heißt Meier. Peter Meier. Genau, Kennen Sie ihn? Wer kennt ihn nicht? Seitenweise füllt er das Telefonbuch. Auf allen Pausenplätzen ist er anzutreffen, in allen größeren Betrieben. Ich wusste nicht, dass er so bekannt ist. Er hat im Voraus bezahlt, für ein Jahr. Und die Räume werden von der Gruppe jeweils tipptopp aufgeräumt. Was will ich mehr? Tja, was will unser eins mehr? Ich ging in jene Bar, in der die Journalistin ihr berufliches und privates Elend zu ertränken beliebte. Sie saß zusammen mit jenem Mann, der mir in der Bank Traber vorgestellt hatte. Sie kennen sich? Kennen sich alle Journalisten? Ach, Sie sind auch Journalist? Freischwebend. Zurzeit bin ich aber hauptberuflich ratlos. Das trifft sich gut. Wir rätseln nämlich auch schon eine ganze Weile. Ah, jetzt rücken Sie schon raus damit. Was ist mit der Insider-Story? Nichts, eine banale Angelegenheit. Ich habe Ihnen etwas viel Besseres. Sie müssen sich aber bis morgen gedulden. Also, wenn Sie glauben, dass ich mich in Ihrem Bett gedulde. Haben Sie sich geschnitten? Kein Interesse. Ich habe noch zu tun. Sie können sich ja mit Ihrem Kollegen vergnügen. Bis morgen. Von einem Banker lasse ich mich nicht verkuppeln. Er will doch bloß Zinsen dafür. Jetzt können Sie es doch beichten. Sie sind ein Schnüffler, oder? Hat mein Deo wieder versagt, oder was? Der Kerl blufft nur. Der will sich wichtig machen, hat nichts und wird mir etwas haben. Ach, diese Story sind langweilig. Wenn das so weitergeht, werde ich Kriegsberichterstatterin. Da kann ich wenigstens den Peter Arnett den Satelliten ausknipsen. Wir nahmen noch einen Drink, dann trennten sich unsere Wege. Ich besuchte meine Klientin. Sie hatte nicht viel Neues zu berichten. Natürlich ist er es. Typisch, dass er sich jetzt als Banker aufspielt. Er hat schon immer gerne spekuliert. Unser ganzes Geld hat er verspielt. Am Spieltisch und an der Börse. Hatte er Kontakte zu Sekten? Heinz? Nein, sicher nicht. So etwas hat ihn nie interessiert. Er ist ein materieller Typ. Spirituelles langweilt ihn. Er ist einer, der immer sehr schnell zur Sache kommt. Da gibt es kein Zögern und kein Zweifeln. Er nimmt sich, was er will. Und er stellt keine Fragen. Die Charakterisierung half mir auch nicht viel weiter. Zumal ich wusste, dass gerade Leute, die immer schön gerade durchs Leben wandeln, plötzlich auf krumme geistige Touren geraten können, wenn nur der richtige Guru im richtigen Moment auftauchte. Ich besuchte Trabers Arbeitskollegen, der Mann, der in der Bar Andeutungen gemacht hatte. Ich fand ihn auch, aber er lebte nicht mehr. Erschossen. Die Waffe hatte einen Schalldämpfer. Niemand hat etwas gehört. War er einer Ihrer bedauernswerten Klienten? Ist die Wohnung durchwühlt worden? Und wie, der Albtraum aller Putzfrauen und Sauermänner. Wir haben bei dem Toten einen Umschlag gefunden, steckte fein säuberlich gefaltet unter dem Hemd, direkt über der Schusswunde. Und was steht in dem Brief? Kein Brief, Maloney, nur ein Umschlag. Und auf dem Umschlag hat es nur zwei Buchstaben. Sieht aus wie Initialen, K und J. Costolanis Jünger. Was für Jünger, Maloney? Ihnen sind doch nicht etwa ein paar dieser bunten Steine auf den Kopf gefallen? Oder haben Sie zum Frühstück ein paar Bachblüten verschluckt? Ich kenne da einen Kollegen, der ist ganz verstört, seit er regelmäßig sein Horoskop liest. Es trifft immer alles zu, Maloney. Erst kürzlich stand darin, dass er schon bald mit sehr viel Geld konfrontiert werde. Und was geschah gestern Abend? Er wurde von einem Geldtransporter angefahren. Ist das nicht verblüffend, Maloney? Er begann, das Horoskop seines eigenen Sternzeichens zu zitieren. Darin war von diversen Begabungen die Rede. Ich kapitulierte und gestand ihm immerhin eine Begabung zu. Die Begabung, einem ganz gehörig auf den Wecker zu gehen. Es kommt ab und zu vor, dass in meinem Büro schon frühmorgens Besucher erscheinen. Die meisten gehen auch bald wieder. Nicht so die Besitzerin der alten Villa. Sie klopfte so lange, bis ich nicht mehr anders konnte, als aufzustehen und aufzumachen. Herr Meier hat die Kellerräume gekündigt, fristlos. Er hat mir aber die Miete für 3 Jahre bezahlt, sozusagen als Konventionalstrafe. Er war sehr nett. Wie sah dieser Meier aus? Ich weiß nicht, ist das wichtig? Und ob? Haben Sie nicht mit ihm persönlich gesprochen? Doch, aber er trug einen Verband um das Gesicht. Er sagte, er habe sich verbrannt. Man erkennt nur seine Augen und seine Nase. Hat der seltsame Verein eine neue Adresse? Ich glaube nicht. Herr Meier sagte, dass er ins Ausland reisen werde. Für unbestimmte Zeit. So etwas hatte ich mir beinahe gedacht. Ich machte mir eine Kanne Kaffee und schlürfte 3 Tassen hintereinander leer. Dann erschien Frau Suter, die Wirtschaftsjournalistin, in meinem Büro. Schrecklich, die Geschichte mit Herrn Münch. Na, hat er vielleicht doch etwas gewusst? Ich mache mir Vorwürfe. Ich habe ihn nicht ernst genommen. Sagt Ihnen der Verein Costolanis Jünger etwas? Die Jünger nicht, aber Costolani ist ein berühmter Börsenspekulant. Hat ein Riesenvermögen gemacht und mehrere Bücher geschrieben. Könnte es sein, dass dieser Costolani eine Art Börsensekte gegründet hat? Nein, das hat er nicht nötig. Aber vielleicht haben ein paar Spinner so etwas gemacht, man kann ja nie wissen. Haben die Jünger etwas mit dem toten Münch zu tun? Ich sagte ihr, dass ich mir nicht sicher sei. Nach zwei weiteren Tassen Kaffee klingelte das Telefon. Meine Klientin sagte mir mit aufgeregter Stimme, dass ihr Mann bei ihr sei, völlig aufgelöst, mit den Nerven am Ende. Ich machte mich sofort auf den Weg. Sag ihm, was du mir gesagt hast. Das kann ich nicht. Die bringen mich um. Jetzt werden Sie nicht so dramatisch, Traber oder Rösler oder wie immer Sie heißen mögen. Heinz Rösler, ich bin es tatsächlich. Ich bin kein Doppelgänger. Ich habe meine Frau vor 2 Jahren verlassen. Ich hatte mich verspekuliert. Mit gefälschten Unterlagen beschaffte ich mir in Argentinien einen Bankkredit und floh in die Schweiz. Ich kriegte ein gutes Angebot. Von einer Schweizer Bank? Nein, von einem Geschäftsmann. Er sagte mir, dass er mir einen Job vermitteln würde. Ich unterschrieb einen Vertrag, die Hälfte meines Einkommens und alles, was ich noch von dem Kredit übrig hatte, landete auf seinem Konto. Dafür wurde ich Mitglied von Costolanis Jüngern. Was ist denn das? Eine Sekte? Nein, nein, nichts Religiöses. Costolanis Jünger haben es sich zum Ziel gesetzt, durch Manipulation der computergesteuerten Börsen die Finanzmärkte zu erschüttern und dabei kräftig abzusagen. Wer steckt hinter den Jüngern? Keine Ahnung. Der Geschäftsmann, der mich anwarb, war nur ein Mittelsmann. Bei den Treffen waren immer alle vermummt. Ich hatte nie eine Ahnung, wer diese Leute sind. Ich wusste nur, dass es ihnen ernst ist. Ich wollte dabei sein, reich werden. Und auf den Quatsch fällst du herein. Ich habe dich immer für einigermaßen vernünftig gehalten. Costolanis Jünger. So ein Blödsinn. Das ist kein Blödsinn. Die meinen es ernst. Todernst. Ich ahnte nicht, dass sie so weit gehen würden. Sie haben Münch erschossen. Und wie kommen Sie darauf? Ja, am letzten Treffen wurde eine Liste verteilt. Darauf stand Münchs Name. Die Liste hatte den Titel Verräter. Die anderen Leute auf der Liste, die kannte ich nicht. Die haben Münch liquidiert. Und jetzt werden sie mich liquidieren. Niemand wird dich liquidieren. Die Polizei wird diese Jünger alle verhaften. Und dann kommst du zurück nach Buenos Aires. Möchtest du denn, dass ich zurückkomme? Nach all dem, was ich dir angetan habe? Was danach kam, waren Tränen, Küsse und Versprechungen. Ich ließ die beiden stehen und besuchte das Polizeipräsidium. Der Polizist blätterte in einem Magazin und schaute mich widerwillig an. Noch nicht Mittagspause und schon steht Maloney vor mir. Das kann ja nichts Gutes verheißen. Da haben Sie allerdings recht. Sind neben Münch noch andere Leute aus dem Umfeld von Banken und Finanzen erschossen worden? Wie kommen Sie darauf, Maloney? Haben Sie wieder heimlich den Polizeifunk abgehört? Also doch. Wie viele? 3. 2 Bankangestellte und ein Wertpapierhändler eines Brokerhauses. Wir stecken mitten in den Ermittlungen. Das sehe ich. Vielleicht sollten Sie sich für solche Fälle ein Wirtschaftslexikon kaufen. Nicht nötig, Maloney. Wir haben für so etwas unsere Spezialisten. Im Übrigen haben wir 3 Aussagen von Männern, die Mitglied waren bei irgendeinem Verein. Haben ihr ganzes Geld dem Verein übergeben in der Hoffnung, dass der dann an der Börse Millionen daraus macht. Diese Jünger, oder wie die heißen, sind doch schon längst über alle Berge. Alle Achtung, Sie wissen ja beinahe so viel wie ich. Ich weiß sogar einiges mehr, Maloney. Die Toten waren vermutlich auch Mitglied des Vereins. Wollten aussteigen oder ihr Geld zurück. Da hat man sie umgebracht. Und ist mit dem Vermögen getürmt. Nichts Ungewöhnliches, Maloney. Zwar gab es in den kommenden Monaten immer mal wieder kleinere und größere Kursveränderungen an den internationalen Börsen. Doch nichts deutete darauf hin, dass dahinter die seltsamen Jünger steckten. Die hatten es auch gar nicht nötig zu spekulieren. Mit dem Geld, das sie den Möchtegern-Spekulanten aus den Taschen und von den Konten zauberten, ließ es sich vermutlich ausgezeichnet leben. So geht das.